immer unterwegs zu sein, hält mich frei und macht mich rein. Heute ist meine Haut wie Stahl, mein Atem heiß wie Kerosin. War nicht meiner Mutter einzig Kind, doch das Liebste, wie es scheint. Als ich fortging, da hat sie geweint. Und das hat sie erzählt. Pablo war ein Partisan, sicher der Blick und kühn die Hand. Für Freiheit und für gleiches Recht kämpft er im fernen Spanierland. Doch was Pablo als letztes hat gesagt, niemand hat's gehört, als er dann starb. Irgendwo in Steingenzerra Staub. Von hinten traf ein Schuss sein Herz. Allein ich ließ ihn weiterziehen. Er war ein netter Kerl, du weißt. Emil spielt nie mehr einen Ton, Bizet auf dem Akkordeon. Seine Finger wurden taub, als Pablo lag im Serrastaub. Doch als der brave Pablo starb, war Emil grad auf einer Fahrt nach Brüssel, wo er spielen soll. Doch das wird niemals wieder sein. Jeder Grenzer hat gesagt, irgendwann hätte ich ihn schon geschafft. Allein ich ließ ihn weiterziehen. Er war ein Pablo fiel. Leicht war's auch nicht mehr für Emil. Die Sierra schweigt und Flandern friert, im Nebel sich die Zeit verliert. Schließ Pablo ein in dein Gebet, auch für Emil ist es nicht zu spät. Es kam halt, wie es kommen soll. Alt sind wir so und so. Allein ich ließ ihn weiterziehen. Er war ein netter Kerl, du weißt. Jeder Grenzer hat gesagt, irgendwann hab ich in mir geschafft. Allein ich ließ ihn wieder gehen. Er war so ein netter Kerl, wie du weißt.